diese Rede vollendet hatte, sprach er zu seinen Jüngern: Ihr wisset, dass nach 2 Tagen Osten wird und des Menschen Sohn wird überantwortet werden. Das ewige Kreuz wird